800.000 Menschen werden in diesem Jahr wohl nach Deutschland kommen, auf der Suche nach Schutz und Hilfe. Das sei eine große Herausforderung, sagt Innenminister Thomas de Maizière, aber keine Überforderung. Wie er diese Herausforderung bewältigen will, das wird jetzt immer klarer. Sein Ministerium plant offenbar umfassende Gesetzesänderungen. Klaus Remme dazu aus Berlin. Als der Bundespräsident gestern in Wilmersdorf ehrenamtliches Engagement für Flüchtlinge würdigte, da sprach Joachim Gauck auch von den Aufgaben der Politik. Dazu gehöre nicht nur, Bedingungen für den Schutz von Asylanten zu schaffen, sondern auch zu unterscheiden, wen wir unbedingt behalten müssen, weil er vor Krieg und Verfolgung flieht. Und wer leider das Land verlassen muss, weil er aus einem Staat kommt, wo Menschen nicht unmittelbar an Leib und Leben bedroht werden. Auch solche Entscheidungen gehören mit zum politischen Handeln. Wer gemeint ist, ist klar. Knapp die Hälfte aller Asylbewerber kommt aus der Balkanregion. Nur wenige dieser Flüchtlinge haben Chancen auf eine Antragsbewilligung. Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina sind schon jetzt sogenannte sichere Herkunftsländer. Geht es nach der Bundesregierung, sollen weitere Staaten folgen. Man müsse sich auf die politisch Verfolgten konzentrieren, sagte der Balkanbeauftragte des Europäischen Parlaments David McAllister heute Morgen hier im Deutschlandfunk und weiter. Deshalb gilt es, dass wir jetzt den Flüchtlingsstrom vom Westbalkan nachhaltig eindämmen. Wir brauchen eine Aufklärungs- und Informationskampagne vor Ort, dass Asylverfahren in Deutschland keine Chance haben. Wir sollten die drei Länder Albanien, Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunftsländern erklären. Wir müssen die Asylverfahren beschleunigen und wir müssen dann abgelehnte Asylbewerber auch schneller rückführen. Um eben diese Eindämmung der Asylmigration vom Balkan geht es dem Bundesinnenminister in erster Linie mit einem Arbeitspapier seines Ministeriums. Abgestimmt ist es noch nicht, doch die Richtung ist klar. Neben der Statusveränderung für Montenegro, Albanien und Kosovo zielen die Vorschläge auf eine Verringerung von finanziellen Anreizen für Flüchtlinge. Bargeldzahlungen sollen durch Sachleistungen ersetzt werden und nicht wie im Moment möglich über Monate im Voraus gezahlt werden. Flüchtlinge sollen länger in Erstaufnahmeunterkünften bleiben, um Abschiebungen nach Entscheid über den Antrag zu erleichtern und zu beschleunigen. Verfahren sollen nicht länger für 6 Monate ausgesetzt werden können, sondern maximal 3. Während Thomas de Maizière also an sehr konkreten Stellschrauben arbeitet, wehrt sich Justizminister Heiko Maas gegen die rechte Hetze der vergangenen Tage, vor allem im Netz, vor allem bei Facebook. Maas hat Facebook-Unternehmensvertreter eingeladen. Er will, dass entsprechende Einträge schnell gelöscht werden. Das geschieht im Moment selten, auch wenn User Facebook auf den Schmutz aufmerksam machen. Facebook prüft Hinweise, antwortet dann aber häufig, es sei kein Verstoß gegen Gemeinschaftsstandards festzustellen. Heiko Maas argumentiert nun, es könne nicht sein, dass Inhalte wie Fotos bestimmter Körperteile unter Berufung auf diese Standards automatisch gelöscht werden, rassistische Inhalte nach Prüfung aber nicht. Der Standard werde so zur Farce, schreibt der Bundesjustizminister. Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin und um 8.42 Uhr jetzt weitere Neuigkeiten dieses Morgens in Kürze. Bundeskanzlerin Merkel reist heute zur Westbalkankonferenz nach Wien. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Lage der Flüchtlinge. Tim Heller. Die Staaten der Region sind von der Flüchtlingskrise gleich doppelt betroffen. Zum einen als Transitländer. Über die sogenannte Balkanroute kommt fast die Hälfte aller Migranten nach Nord- und Mitteleuropa. Zum anderen suchen aber auch viele Menschen vom Balkan selbst ein besseres Leben in der Europäischen Union. Besonders aus dem Kosovo, Albanien und Serbien. Und so dürfte es bei den Gesprächen heute vor allem darum gehen, wie sich dieser Exodus stoppen lässt. Klar ist, nur eine funktionierende Wirtschaft kann den Menschen Perspektiven in ihrer Heimat bieten. Und so hoffen die Länder des westlichen Balkans auf Investitionen, gerade aus Deutschland. Energie, Verkehr, Bildung. Es besteht viel Nachholbedarf. Tim Heller aus Wien. In die europäische Flüchtlingsdiskussion hat sich nun auch US-Präsident Obama eingeschaltet. Andreas Heuchler. In einem Telefonat mit Angela Merkel dankte US-Präsident Barack Obama der Bundeskanzlerin für ihre Führungsrolle im Umgang mit der europäischen Flüchtlingskrise. Besonders erwähnte Obama nach einer Zusammenfassung des Telefongesprächs, die das Weiße Haus verbreitete, die deutsche Entscheidung, die Last der Grenzstaaten nach Syrien zu erleichtern und syrischen Flüchtlingen eine sichere Anlaufstelle in Deutschland zu gewährleisten. Syrische Flüchtlinge werden in Deutschland nicht mehr in jene EU-Staaten zurückgeschickt, in denen sie zuerst ankamen. Die USA wollen bis Ende September bis zu 10.000 syrische Flüchtlinge aufnehmen. Andreas Heuchler aus Washington. Im Kriegsgebiet in der Ostukraine wollen das ukrainische Militär und die prorussischen Separatisten einen Anlauf unternehmen, um das Blutvergießen zu beenden. Hermann Krause. Ab nächsten Dienstag soll in der Ostukraine nicht mehr geschossen werden. Zudem sollen, wie auch schon früher festgelegt, die schweren Waffen von der Frontlinie abgezogen werden. Bisherige Vereinbarungen dieser Art sind immer gescheitert, da jede Seite der anderen misstraut. Der ukrainische Präsident Poroschenko reist heute nach Brüssel. Auch dort wird es um die Umsetzung des Minsker Vertrages und um die Situation in der Ostukraine gehen. Zudem braucht die bankrotte Ukraine dringend Finanzhilfe. Die EU hatte sich verpflichtet, den Westkurs der Kiewer Regierung zu unterstützen. Hermann Krause aus Moskau. Die im Bundestag diskutierten Gesetzesentwürfe zur Sterbehilfe stoßen beim Wissenschaftlichen Dienst des Parlaments auf verfassungsrechtliche Bedenken. Die Abgeordnete der Linken, Petra Sitte, hält es sogar für möglich, dass es in dieser Legislaturperiode überhaupt nicht mehr zu einem Sterbehilfegesetz im Bundestag kommt. Hier in dieser Sendung sagte sie heute früh. Also es gibt einen Zeitfahrplan, der sagt im September die Anhörung, im November dann die Verabschiedung. Da gehe ich schon davon aus. Ich habe auch keine anderen Signale aus den anderen Gruppen. Kann sein, dass sich da jetzt noch Verschiebungen ergeben, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich. Wenn es in dieser Legislatur zu keiner Regelung kommt, muss ich jetzt mal so frank und frei sagen, wäre es mir am liebsten, dann wäre es das Diskontinuitätsprinzip, dann müsste später neu angesetzt werden, wie das auch in der letzten Legislatur wäre, und dann bliebe es bei der gegenwärtigen Rechtslage, mit der in diesem Land auch sehr gut gelebt werden kann. Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Petra Sitte, heute Morgen im Deutschlandfunk.